24. Kapitel. Schmeckt nicht gut, aber teuer. Inwiefern ist ein Dinner ein politisches Manifest? Wer soll das alles essen? In meiner Schulzeit in Hannover schickte mich meine Mutter manchmal zu einem Wochenmarkt, um bei einem Händler ein Bund Rauke zu kaufen, das man vorbestellen musste, weil die Nachfrage so gering war. Jedes Mal, wenn ich die Rauke in Empfang nahm, sagte der Händler: "Du bist aber ein Feinschmecker." Auf dem Rückweg durfte ich mir eine Kugel Eis in der Waffel holen und konnte zwischen Schokolade, Vanille und Erdbeere wählen. Heute ist Rauke unter dem lateinischen Namen Rucola bekannt und fester Bestandteil in fast jeder abgepackten Salatmischung im Supermarkt. Die Eisdielen der Großstädte bieten inzwischen hausgemachte Sorten an, die mindestens zweiteilig sind. Sanddorn, Mirabelle, Salz, Karamell oder Holunder mit Aktivkohle. Mitte der 90er Jahre begann ich mein Studium an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Cafeteria hatte damals nur harte Schrippen in der Auslage, belegt mit Pressschinken, Eisbergsalat, dick Margarine und einer ungeschälten Gurkenscheibe. Als ich 15 Jahre später als Dozent an die Universität zurückkehrte, hatten unzählige Cafés in der Nähe eröffnet, die von Focaccia über Hummus bis zum selbstgebackenen Brownie alles anboten. In den letzten 30 Jahren haben sich nicht nur die Lebensstile, sondern auch der sinnliche Genuss verfeinert, vor allem der bei Nahrungsmitteln. Diese ästhetische Ausdifferenzierung, also ein Mehr an Vielfalt und Nuancen, zeigt sich überall. Wurden früher in den Haushalten die Mittagsgerichte noch hauptsächlich mit Petersilie, Schnittlauch und Dill verfeinert, eroberten bald mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Basilikum und Salbei die Kochtöpfe, gefolgt von orientalischen und asiatischen Gewürzen wie Kreuzkümmel, Kardamom und Kumin. Überall hat die Gastronomie altbekanntes Obst wiederentdeckt, wie Quitten und Pomeranzen, vulgo Bitterorangen, außerdem Gemüsesorten und Kräuter, die wie aus einem Kinderbuch der Großeltern klingen, Pastinaken, Mangold, Bärlauch und Wirsing. In den Restaurants der Großstädte sind ausgefallene Gerichte wie Kängurusteaks oder peruanischer Ceviche nicht mehr wegzudenken.